Abschnitt 20 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle. Teil 5. Sie sprachen aber nicht. Sie saßen stumm und bewegungslos beieinander und sahen in die glimmende Helle des kleinen Feuers, an welchem, wie der noch bemerkbare Geruch uns zeigte, Fleisch gebraten worden war. Wir warteten eine Viertelstunde und noch eine. Es blieb so still wie bisher, und man hätte meinen können, es mit leblosen Figuren zu tun zu haben, wenn nicht einer der Innsmen den Arm zuweilen bewegt hätte, um einen Zweig in das Feuer zu legen. Schon stieß Old Shorthand mich an, ein fühlbares Fragezeichen, ob es nicht besser sei, wieder zu gehen. Da ertönte draußen außerhalb des Lagers plötzlich ein lauter Ruf, dem mehrere andere Rufe folgten. Da draußen standen also doch Posten, und diese schienen etwas Auffälliges bemerkt zu haben. Denn die Rufe mehrten sich und wurden so dringend, dass sie das ganze Lager alarmierten. Fupa-Umugi sprang auf, und die bei ihm Sitzenden taten ebenso. Der Lärm wurde größer, und das Rufen war bald hier und bald dort zu hören. Es klang genau so, als ob jemand gejagt werde, den man fangen wolle. Es bemächtigte sich meiner eine Besorgnis, die ich nicht von mir weisen konnte, obwohl ich es gern wollte. »Was mag das sein?« fragte mich Old Shorthand leise. »Es klingt, als ob ein Mensch hin und her getrieben würde,« antwortete ich ebenso flüsternd. »Ja, es ist jemand, der gefangen werden soll. Ich irre mich nicht, man kann es deutlich hören.« »Wer aber mag es sein?« »Sollte...« Er sprach die Frage nicht aus. »Was wolltet ihr sagen?« fragte ich. »Nichts, Sir. Es wäre wirklich zu toll von ihm.« »Von wem?« »Von... Doch nein, es ist nicht möglich.« »Es ist möglich. Ich weiß, wen ihr meint.« »Nun, wen?« »Old Wubble.« »Teufel! Auch ihr denkt es?« »Es ist ihm zuzutrauen.« »Ja, er ist auf das Anschleichen geradezu versessen, und da er vorhin gar so gerne mit wollte, so...« »Horcht!« Es war ein Ruf, der linke Hand draußen erscholl. »Sustaka, ein Mann!« Und gleich darauf hörten wir von rechts, jenseits des Gebüsches her, rufen. »Suskava, ein Pferd!« Dann wurde es still, aber wir bemerkten, mehr mit den Ohren als mit den Augen, eine Bewegung, welche sich uns näherte. Es wurde von links und dann auch von rechts her jemand oder etwas gebracht. Wer oder was mochte es sein? Um dies zu erfahren, brauchten wir gar nicht lange zu warten. Die Befürchtung, welche wir ausgesprochen hatten, erfüllte sich zu unserem Schrecken. Eine Anzahl von Comanchen brachten Old Wubble geführt. Er war entwaffnet und mit Riemen streng gefesselt. Und einige Augenblicke später wurde auch sein Pferd gebracht. Er war uns also gefolgt, und zwar zu Pferde. Welch ein Unsinn! Dass ihm solche Eigenmächtigkeiten zuzutrauen waren, das wusste ich aus Erfahrung. Dass er sich aber vornehmen werde, zu Pferde anzuschleichen, eine solche Dummheit hätte ich ihm denn doch nicht zugetraut. Er brachte uns durch diese Albernheit nicht nur in große Verlegenheit, sondern in die augenscheinlichste Gefahr. Die Comanchen mussten sich doch sagen, dass er nicht allein hier sein könne, sondern Gefährten bei sich haben müsse. Die Sorge um uns selbst erforderte eigentlich, dass wir uns sofort entfernten. Aber konnten oder durften wir das? Mussten wir nicht vielmehr bleiben, um zu erfahren, was geschah? Der Alte war trotz seiner großen Unvorsichtigkeit ein pfiffiger Kerl. Vielleicht kam er auf eine Aussage, welche den Verdacht der Roten ablenkte. »Uff, Old Wubble«, rief Fupa-Umugi aus, als er den Alten erblickte. »Wo habt ihr ihn ergriffen?« Der Rote, an den diese Frage gerichtet war, antwortete. »Er lag mit dem Bauche im Grase und schlich durch dasselbe wie ein Kojote, der auf Raub ausgeht. Und unsere Pferde wurden unruhig, denn sie rochen das Seinige, welches er da draußen jenseits unserer Pfosten angepflockt hatte.« »Hat er sich gewehrt?« »Pschah! Er wollte fliehen, und wir jagten ihn wie einen räudigen Hund hin und her. Als wir ihn dann ergriffen, wagte er nicht, sich zu verteidigen.« »Habt ihr noch andere Weiße gesehen?« »Nein.« »So geht und sucht nach Spuren von ihnen. Dieses alte Bleichgesicht kann sich nicht ganz allein hier am Rande des Llano Estacado befinden.« Der Krieger ging, um in diesem Sinne nachzuforschen, und der Häuptling setzte sich mit seinen Leuten so ruhig nieder, als ob nicht das Geringste vorgekommen wäre. Er sah Old Wubble, der, von zwei Roten gehalten, vor ihm stand, mit drohendem Blicke an, zog sein Messer, stieß es vor sich in die Erde und sagte dann zu ihm: »Hier steckt das Messer des Verhöres. Es kann dich töten, dir aber auch das Leben lassen. Du hast das in deiner Hand. Wenn du die Wahrheit sagst, wirst du dich retten.« Das Auge des King of the Cowboys schweifte herüber in das Gebüsch. Es suchte nach uns, aber glücklicherweise nur mit einem kurzen Blicke. Hätte er sich in dieser Beziehung nicht beherrscht, so hätte er uns sehr leicht verraten können. »Wo hast du deine Begleiter?« fragte der Häuptling. »Ich habe keine«, antwortete der Alte. »Du bist allein?« »Ja.« »Das ist eine Lüge.« »Es ist die Wahrheit.« »Wir werden sie suchen und finden.« »Ihr werdet niemand finden.« »Wenn es sich herausstellt, dass du lügest, wirst du schuld sein an dem harten Tode, den ihr erleiden werdet.« »So lass nur suchen, ich habe nichts dagegen.« »So sage mir, was du hier am Rande des Llano Estacado zu schaffen hast. Wirst du etwa die Ausrede machen, dass du hierher gekommen seist, um zu jagen?« »Nein, so dumm ist Old Wubble nicht. Aber dennoch möchte ich es sagen, denn es ist wirklich wahr.« »Was könntest du jagen wollen? Es gibt hier kein Wild.« »Es gibt welches, und zwar viel.« »Welche Art?« lachte Wupa Umugi verächtlich. »Rotwild.« »Uff!« »Ja, Rotwild, nämlich Indianer. Ich kam hierher, um euch zu jagen.« Er war sehr kühn. Wahrscheinlich verließ er sich auf uns. Er schien überzeugt zu sein, dass wir in der Nähe steckten und ihn hörten. Und sehr wahrscheinlich nahm er es als ganz selbstverständlich an, dass wir ihn nicht in seiner jetzigen unglücklichen Lage stecken lassen würden. Es war aber vorauszusehen, dass er sich in dieser Beziehung täuschte. Hatte er sich, was ganz wörtlich zu nehmen war, hineingeritten, so mochte er nun zunächst selbst sehen, wo er blieb. Wir mussten vor allen Dingen für uns selbst sorgen und darauf bedacht sein, nicht auch ergriffen zu werden. Wir durften nicht, um ihn zu befreien, unser Leben wagen und dabei das Gelingen unseres ganzen schönen Planes so leichtsinnig, wie er es getan hatte, in die Schanze schlagen. Die mutige Antwort des Alten hatte den Häuptling frappiert. Man sah es ihm an. Er zog die Brauen finster zusammen und sagte in drohendem Tone: »Old Wubble mag sich ja hüten, meinen Zorn zu erwecken.« »Wozu diese Drohung? Du hast ja gesagt, dass ich die Wahrheit sagen soll.« »Ja, aber du sprichst sie nicht.« »Beweise das.« »Hund, wie kannst du, der du unser Gefangener bist, Beweise von mir verlangen? Deine eigene Rede ist der Beweis, der dich überführt. Du sagst, du seist gekommen, uns zu jagen. Kann ein einzelner Mann 10x15 rote Krieger jagen?« »Nein.« »Und doch behauptest du, allein hier zu sein.« »Das ist auch wahr. Ich bin nur als Kundschafter hier, die anderen kommen nach. Und ich warne euch. Wenn ihr mir etwas tut, werden sie mich blutig an euch rächen.« »Pscha! Wer sind die Leute, mit denen du es wagst, uns zu drohen?« »Ich sollte es eigentlich nicht sagen, denn ihr habt keine Ahnung davon, dass sie euch auf den Fersen sind. Aber es macht mir Spaß, euch schon jetzt die Augen zu öffnen, was kein Fehler von mir ist, weil es ganz unmöglich ist, dass ihr ihnen entgehen könnt.« Er zog sein altes, faltenreiches Gesicht in eine triumphierende Miene und fuhr fort: »Kennst du den Häuptling Nale Masiuf?« »Natürlich kenne ich ihn.« »Er hat es gewagt, weiße Reiter anzugreifen und ist geschlagen worden.« »Uff«, antwortete Mupa Umugi, »mehr nicht.« »Er ist dann so unvorsichtig gewesen, Boten zu euch zu senden. Das Militär hat die Fährte derselben entdeckt und ist ihr gefolgt.« »Uff!« »Die Soldaten sind durch die Fährte zum Blauen Wasser geführt worden, wo euer Lager war. Ihr hattet dasselbe schon verlassen, da sind sie hinter euch her, und mich haben sie vorangesandt, um als Kundschafter zu entdecken, wo ihr heute Lager macht. Ihr habt mich zwar gefangen, werdet mich aber wieder freigeben müssen, denn sie kommen mir nach und werden euch bis auf den letzten Mann vernichten.« »Gott sei Dank«, rief ich in meinem Inneren aus, »denn dies war die beste, ja die einzige Ausrede, die er machen konnte. Nur auf diese Weise war es möglich, ihren Verdacht von uns abzulenken und sie glauben zu lassen, dass er wirklich allein gekommen war. Ja, er war ein alter, pfiffiger Kerl, was aber den Zorn, den ich gegen ihn hegte, nicht im Mindesten abschwächen konnte. Wupperumugi machte eine wegwerfende Handbewegung und sagte, »Old Wubble mag ja nicht zu viel und zu früh triumphieren. Er wird der Indianertöter genannt, und wir alle wissen ganz genau, dass noch nie ein roter Krieger vor seiner Kugel oder seinem Messer Gnade gefunden hat. Wir sind sehr froh, ihn erwischt zu haben, und werden uns sehr hüten, ihn freizugeben. Er wird vielmehr ganz sicher am Marterpfahle sterben und mit den größten, ausgesuchtesten Schmerzen alle die Morde büßen, die er begangen hat.« »Das sagst du jetzt, es wird aber ganz anders kommen«, entgegnete Cutter im Tone der Überlegenheit. »Hund, sei nicht so keck«, fuhr ihn der Häuptling an. »Glaubst du wirklich, uns etwas für uns Neues gesagt zu haben? Wir wissen längst, dass die weißen Soldaten mit Nahle Masiow gekämpft haben. Sie sind Sieger geblieben, aber für kurze Zeit, denn er hat heimgesandt und noch weitere 100 Krieger kommen lassen.« »Ah«, rief Old Wubble aus, indem er sich enttäuscht stellte. »Ja«, fuhr der Häuptling fort, »nun seinerseits triumphierend. Und ebenso genau wissen wir, dass diese weißen Hunde hinter uns her sind. Wir selbst haben das ja so gewollt, denn wir haben sie uns nachgelockt, um sie zu verderben.« »Du machst da einen großen Mund und sagst das nur, um mir Angst zu machen, was dir aber nicht gelingen wird.« »Schweig! Was ich sage, das ist wahr. Ihr wollt uns vernichten, werdet aber selbst bis auf den letzten Mann getötet werden.« »Pshah!« »Schweig! Ich sage dir, dass wir euch eine Falle gestellt haben, aus welcher kein Entkommen ist.« »Ja, vielleicht, wenn wir so dumm sind, hineinzulaufen.« »Du bist ja schon hineingelaufen. Du befindest dich ja schon drin.« »Umso aufmerksamer und vorsichtiger werden die weißen Soldaten sein.« »Sie laufen auch hinein. Sie können gar nicht anders.« »Ach!« Dieser wegwerfende Ausdruck des Unglaubens machte den Häuptling noch zorniger. Er fuhr den Alten an. »Wenn du noch ein einziges solches Wort sagst, werde ich dir den Mund stopfen lassen. Wir sind nur darum von dem blauen Wasser hierher geritten, damit die Soldaten uns folgen sollen. Wir werden auch dieses Lager verlassen, um sie in die Wüste zu führen, wo sie elend umkommen müssen.« »Umkommen? Sie werden kämpfen und euch besiegen.« »Es wird zu gar keinem Kampfe kommen. Wir locken sie tief in den Sand hinein, wo es kein Wasser gibt. Dort werden sie verschmachten, ohne dass ihnen ihre Waffen etwas nützen.« »Sie werden sich hüten, sich von euch irreleiten zu lassen.« »Sie werden es tun. Ich weiß das genau. Denkst du, dass wir keine Augen und keine Ohren haben? Sie lagern in dieser Nacht nur einige kurze Reitstunden hinter uns und werden einige Zeit nach Tagesanbruch hier ankommen. Da sind wir schon fort und sie werden uns folgen. Hinter ihnen aber kommt dann Nahle Masiow mit viel mehr als 100 Kriegern. Dadurch geraten sie zwischen ihn und uns, zwischen den Hunger, den Durst und unsere Gewehre und werden auf das Elendeste umkommen müssen.« »Thunderstorm«, rief Old Wubble in einem Ton aus, als ob er sehr erschrocken sei. »Ja, da führt dir das Entsetzen in die Glieder«, lachte der Häuptling grimmig. »Du musst einsehen, dass ihr verloren seid. Aber ich habe noch ein anderes Wort mit dir zu sprechen. Wo sind die Bleichgesichter, die sich am blauen Wasser bei dir befanden?« »Bleichgesichter? Wen meinst du da?« »Und Shatterhand.« »Ah, den.« »Ja, den. Auch Old Shorehand, den ihr uns entrissen habt, und die anderen alle.« »Wo die sind, weiß ich nicht.« »Lüge nicht!« »Ich lüge nicht. Wie kann ich wissen, wo sie sind?« »Sie waren doch bei dir.« »Ja, an diesem einen Tage. Dann haben wir uns voneinander getrennt.« »Das machst du mich nicht glauben. Du willst mir verschweigen, dass sie sich bei den Soldaten befinden.« »Bei den Soldaten? Fällt ihnen nicht ein. Old Shatterhand ist nicht der Mann, sich zu solchen Leuten zu gesellen und seine Selbstständigkeit dadurch einzubüßen. Oder glaubst du vielleicht, dass er sich dazu erniedrigt, ihren Spion zu machen?« »Old Shatterhand ist stolz«, gab der Häuptling zu. »Nicht bloß das. Er ist ein Freund sowohl der Weißen als auch der Roten. Wird er sich da wohl in den Streitmengen, der zwischen ihnen ausgebrochen ist?« »Uff, das klingt wahr. Und hat er nicht am blauen Wasser Frieden mit dir geschlossen? Auch das ist richtig. Aber wo befindet er sich? Er ritt den Rio Pecos hinab, um in den Wohnungen der Mescalero-Apachen mit Winnetou zusammenzutreffen. Ritt er allein? Nein, die anderen alle begleiteten ihn. Warum du nicht auch? Weil ich zu den Soldaten wollte, deren Scout ich jetzt bin. Solltest du wirklich so allein geritten sein? Das glaube ich nicht. Deine letzteren Worte erregen meinen Verdacht aufs Neue. Old Shatterhand ist bei euch. Nein, ich bin überzeugt davon. Ich habe Wupa Omugi für weit klüger gehalten, als er sich jetzt zeigt. Sieht er denn nicht ein, dass er sich mit seinem Misstrauen eine große Blöße gibt? Nein. Das bedauere ich. Ist Old Shatterhand während eines Kriegszuges nicht mehr wert als 100 Krieger? Und ist Old Shorehand ihm in dieser Beziehung nicht gleich? Wenn sich so berühmte Männer bei uns befänden, würde ich es dir da nicht sagen, um dir Angst zu machen, dich an mir zu vergreifen? Uff, nickte der Häuptling zustimmend. Es würde für mich ein großer Vorteil sein, wenn ich dir mit diesen beiden Bleichgesichtern drohen könnte. Wenn ich das nicht tue, musst du einsehen, dass sie wirklich nicht mit bei uns sind. Uff, erklang es abermals bejahend. Also, wollte ich eine Lüge erfinden, so würde ich doch lieber sagen, dass diese beiden kommen werden, um mich zu retten, als dass ich dies verneine. Wenn Wupa Omugi das nicht einsieht, steht es schlimm um seinen Verstand. Was geht dich mein Verstand an, Hund? Ich weiß nun, woran ich bin, und es wird darauf ankommen, ob meine Krieger, welche jetzt die ganze Gegend nach Gefährten von dir absuchen, jemand finden oder nicht. Auf alle Fälle aber bist du verloren. Denke nicht, dass wir dich sofort töten. So leicht kommt der Indianermörder nicht davon. Wir nehmen dich mit, denn unser ganzes Volk soll dich sterben sehen und über deine Qualen jubeln. Auch sollst du bei uns sein, um dich mit eigenen Augen zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sagte, als ich behauptete, dass die bleichen Soldaten in der Wüste elend umkommen werden. Nun, was ist's? Was hast du zu melden? Er richtete diese Frage an einen Roten, der jetzt herbeigeritten kam und vom Pferde sprang. Dieser antwortete: Wir haben die ganze Gegend umkreist und abgesucht, doch niemand gefunden. Dieses Bleichgesicht hat sich also ganz allein in unsere Nähe gewagt. Er wird das Wagnis mit dem Leben bezahlen. Bindet ihm nun auch die Füße und fesselt ihn so eng, dass er sich nicht bewegen kann. 5 Krieger mögen ihn bewachen und mit ihren Köpfen für ihn haften. Auch mögen Wachen den Rand da oben hinter uns besetzen, damit wir uns keiner Unvorsichtigkeit schuldig machen. Diese Unvorsichtigkeit hatte er freilich schon begangen und uns dadurch die heimliche Annäherung bedeutend erleichtert. Nun galt es, uns sehr schnell zu entfernen und ja nicht zu warten, bis die Posten sich da oben aufstellten, sonst liefen wir Gefahr, von ihnen entdeckt zu werden. Wir krochen also schleunigst, doch möglichst leise die Böschung hinauf, wobei wir uns freilich nicht so viel Zeit nehmen konnten wie vorhin beim Abwärtssteigen. Oben angekommen, eilten wir zunächst mit schnellen Schritten so weit fort, dass wir fern genug waren, um nicht gesehen und gehört zu werden. Dann konnten wir diese Eile mäßigen. »Jetzt, Sir, was sagt ihr dazu?« fragte mich Old Shorehand. »Fatal! Ja, weit, weit mehr als fatal«, antwortete ich. »Das ist ein sehr böser Streich, den uns der Alte da wieder gespielt hat.« »Glücklicherweise für ihn böser als für uns.« »Ja, nachdem das Unglück einmal fertig war, hat er sich gar nicht übel benommen.« »Es ist schade, jammerschade um ihn. Er ist sonst ein ganz tüchtiger Kerl, und wenn er nicht die Angewohnheit hätte, so sinnlos selbstständig zu handeln, wäre er sehr gut zu brauchen. So aber muss man mit ihm vorsichtiger sein als mit irgendeinem Greenhorn. Er ist ein Mensch, der am besten für sich allein bleibt, denn jeder Gesellschaft, der er sich anschließt, muss er gefährlich werden. Er verlässt sich natürlich auf unsere Hilfe. Selbstverständlich. Wir sollen ihn herausholen. Wird das gehen? Ja, wir dürfen ihn nicht verlassen. So wollt ihr ihn noch im Laufe dieser Nacht befreien? Nein, das ist unmöglich. Ich denke, euch ist auch das nicht zu schwer. Dank für dieses Vertrauen. Wenn ich von einer Unmöglichkeit sprach, so habe ich nicht die Befreiung an sich selbst gemeint. Warum sollten wir ihn nicht noch in dieser Nacht losmachen können, ihr und ich? Ich glaube, wir haben noch ganz andere Dinge fertiggebracht. Das Leben wäre freilich dabei zu riskieren, doch bin ich überzeugt, dass es gelingen würde. Aber die Roten würden erfahren, dass wir hier sind, und das dürfen sie nicht. Sollen wir unser ganzes schönes, wohlüberlegtes Unternehmen eines Mannes wegen in Frage stellen, der es wiederholt gefährdet, indem er immer und immer neue Dummheiten begeht? Nein. Es handelt sich jetzt nicht um sein Leben, das haben wir gehört. Er ist freilich nicht gerade auf Rosen gebettet, das hat er sich aber selbst zuzuschreiben und mag als wohlverdiente Strafe gelten. Die Roten mögen ihn mitnehmen, wir können das nicht ändern. Später, wenn sie in der Falle stecken, werden sie ihn freigeben müssen. Wenn sie ihn nicht als Geisel betrachten. Pshaw, darauf gehen wir natürlich nicht ein. Es ist mir völlig unbegreiflich, dass ein Mann, noch dazu von seinem Alter, fortgesetzt derartige Streiche auszuführen vermag. Gute Lehren hat er genug bekommen. Die haften nicht, weil es bei ihm geradezu an der Möglichkeit fehlt, sich unterzuordnen. Uns nachzukommen, um sich auch anzuschleichen. Und gar zu Pferde. Das kann man nicht anders als verrückt nennen. Meint ihr nicht auch, Sir? Ja, aber wie bei jedem Unglücke ein Glück zu sein pflegt, so auch hier, denn wir können sehr froh sein, dass er das Pferd bei sich hatte. Warum? Weil die Comanchen sicherlich danach gesucht und nicht eher geruht hätten, als bis sie wussten, woran sie waren. Ah, da hätten sie uns entdeckt. Gewiss. So unbegreiflich es mir ist, dass jemand auf den verrückten Gedanken kommen kann, sich im Sattel anzuschleichen, so zufrieden bin ich jetzt damit, dass es geschehen ist. Der Häuptling ist beruhigt und wird nicht suchen lassen. Wollen es hoffen. Ich bin überzeugt davon. Selbst wenn sein Misstrauen zurückkehren sollte, hat er keine Zeit, lange Forschungen anzustellen. Wir haben ja gehört, dass die Kavallerie zeitig kommen wird. Da muss er fort sein. Das ist glücklicherweise wahr, und wir können sagen, dass wenigstens wir beide unsere Zwecke erreicht haben. Erst hatte es gar nicht den Anschein, als ob wir etwas hören und erfahren würden, und erst das Erscheinen des alten Wabbel öffnete dem Häuptlinge den Mund. Also haben wir Cutter es zu verdanken, dass wir etwas erlauschten. Wir könnten das für ihn als Milderungsgrund gelten lassen, wenn wir geneigt sein sollten, ihm zu verzeihen. Danke. Ich habe ihm schon oft genug verziehen, das hört nun auf. Hier gibt es keinen Milderungsgrund. Wo es sich wieder und immer wieder um die Freiheit und das Leben handelt, wäre es der reine Selbstmord, wenn man sich nicht gegen derartige Gefahren schützte. Und der einzige Schutz, den es hier gibt, besteht darin, dass man die Wiederholung solcher Streiche unmöglich macht. Aber wodurch? Dadurch, dass man sich von dem alten Wabbel trennt. Ich verzichte auf seine Gesellschaft. Wenn er die Freiheit wieder hat, mag er reiten, wohin er will. Ich habe mich freilich erst gefreut, ihn kennenzulernen. Er hat mir aber diese Freude ganz gehörig vergällt. Jetzt ist es wahrlich kein Vergnügen mehr, ihn bei sich zu haben und Dummheit über Dummheit begehen zu sehen. Da ist mir denn doch der unerfahrenste Neuling lieber. Ein Greenhorn fügt sich und folgt dem erfahrenen Westmann in der Überzeugung eben seiner Unerfahrenheit. Hier aber gibt es einen alten Horseman, der stolz darauf ist, einst der König der Cowboys geheißen zu haben, und in diesem Stolze es unter seiner Würde hält, sich einem anderen Willen als dem seinen unterzuordnen. Ein guter Cowboy mag ein braver Hirt und Reiter, vielleicht auch ein leidlicher Schütze sein. Zu einem tüchtigen Westmann aber gehört mehr, weit mehr. Ich war in Eifer geraten und hätte wohl noch weiter resoniert, wenn wir nicht jetzt unser Lager erreicht hätten. Als die Apachen erfuhren, dass Old Wabbel von den Comanchen gefangen worden sei, sagte derjenige von ihnen, welcher der Älteste war und also für die anderen das Wort zu führen hatte. Das alte Bleichhaar ritt fort, ohne uns zu fragen. Konnten wir ihn halten? Nein, antwortete ich. Er hätte auf keinen Fall auf euch gehört. Aber warum stieg er zu Pferde, anstatt zu Fuße zu gehen? Wisst ihr das? Wir wissen das, denn er sagte es uns. Es war das Einzige, was er sagte. Er bediente sich der Schnelligkeit wegen des Pferdes. Er wollte eher bei den Comanchen sein und dann auch eher als ihr zurückkehren. Um sich dann gegen uns zu brüsten. Nun hat er ja allen Grund gefunden, seinen Ruhm auszuposaunen. Sorge dafür, dass die Wachen aufmerksam sind. Wir wollen uns jetzt schlafen legen, denn wir müssen mit der Sonne wieder munter sein. Mit dem Schlaf hatte es so seine Wege, denn der Ärger über Katta hielt mir noch lange Zeit die Augen wach, und als ich bei Sonnenaufgang geweckt wurde, hatte ich noch nicht ausgeschlafen. Jetzt galt es, den Abzug der Comanchen zu beobachten. Wir sahen zwar den dunklen Streifen, den die 100 Bäume am südlichen Horizonte bildeten, sie selbst aber konnten wir nicht erkennen. Darum nahm ich das Fernrohr und verließ mit Old Shorehand den Lagerplatz, um die große Entfernung zu verringern. Auf halbem Wege setzten wir uns nieder und warteten. Es dauerte gar nicht lange, so tauchten ihre Gestalten hinter den Büschen auf. Sie ritten fort, und zwar in derselben Weise, wie sie gekommen waren, nämlich nicht im Gänsemarsche. Sie taten das, um eine recht breite, sichtbare Fährte zu machen und dadurch den Truppen die Verfolgung zu erleichtern. Als Wegweiser ließen sie sich, wie wir es ja beabsichtigten, die Pfähle dienen, von denen sie glaubten, dass sie von Shiva Big angebracht worden seien. Sie ahnten nicht, welche Veränderung inzwischen mit denselben vorgegangen war. Als sie fern im Südosten verschwunden waren, warteten wir in großer Spannung wohl über eine Stunde lang. Da tauchten im Westen 6 Reiter auf, deren Weg sichtlich nach den 100 Bäumen führte. »Das sind Dragona«, meinte Old Shorehand. »Ja«, stimmte ich bei. »Es sind die Eclaireurs, welche der Kommandant vorausgesandt hat, die Comanchen auszumachen.« »Da ist er vorsichtiger als Wupperumugi gestern, der gleich mit seiner ganzen Truppe kam, ohne jemand vorauszuschicken.« »Der war seiner Sache sicher, während der Kommandant nicht weiß, ob die Comanchen noch da sind oder nicht. Übrigens ist das Voraussenden von Eclaireurs eine so streng geforderte militärische Gepflogenheit, dass sich dieser Offizier der größten Unterlassungssünde schuldig machen würde, wenn er es unterließ, diese Vorsichtsmaßregel anzuwenden.« »Was tun wir jetzt? Reiten wir hin?« »Nein.« »Warum nicht? Es würde doch das Kürzeste sein, diesen Vorposten zu sagen, dass die Roten fort sind. Da brauchten sie nicht erst lange nach ihnen zu suchen.« »Das ist richtig, aber ich möchte mir gern einen Spaß machen.« »Welchen?« »Der Kommandant hat mich, als ich ihn jenseits des Mistake Canyon in seinem Lager traf, nicht für voll angesehen und wie einen Neuling behandelt.« »Dummkopf!« Er konnte nicht gut anders, weil ich mich für einen Gräbersucher ausgab.« »Gräbersucher? Was ist das, Sir?« »Ich gab vor, nach der Abstammung der Indianer zu forschen, und für einen solchen Gelehrten sind Ausgrabungen, besonders alter Gräber, von großer Bedeutung, Mr. Shorehand.« »Ah, so. Und da hat er euch geglaubt?« »Ja.« »Dann ist er eben das, was ich sagte, nämlich ein Dummkopf.« »Mag sein, aber selbst Parker und die Männer, die bei ihm waren, haben es geglaubt und sich von mir täuschen lassen.« »Das ist aber doch kaum möglich. Wer euch sieht, euer Äußeres betrachtet, euer ganzes Wesen beurteilt, muss doch unbedingt darauf kommen, dass ihr nichts anderes seid als ein Westmann«, unterbrach ich ihn. »Yes. Ich verstellte mich damals und mein Anzug sah auch ganz anders aus als jetzt. Es war wirklich nicht allzu schwer, mich für ein Greenhorn zu halten. Dass man dies tat, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt gern sehen, was der Kommandant für ein Gesicht macht, wenn er mich so unerwartet hier am wüsten, öden Llano Estacado wiederfindet.« »Also ein wenig Theater spielen?« »Ja.« »So wollt ihr erst ohne unsere Apachen zu ihm?« »Ja.« »Auch ohne mich?« »Ihr könnt mit.« »Recht so. Möchte auch wissen, was er sagt, wenn er erfährt, dass der vermeintliche Gräberforscher kein anderer als Old Shatterhand ist. Er wird ein ungeheuer kluges Gesicht dabei machen.« Wir sahen durch das Fernrohr, dass die 6 weiter sich zerstreuten, um in dieser Weise die 100 Bäume zu erreichen. Das war sehr pfiffig von ihnen, aber, natürlich ohne dass sie es wussten, nicht nötig, weil die Comanchen sich entfernt hatten. Als sie verschwunden waren, dauerte es nur 10 Minuten, da sahen wir wieder einen von ihnen, der im gestreckten Galoppe zurückritt, um dem Kommandanten zu melden, dass er nachkommen könne, weil die 100 Bäume von den Feinden verlassen worden seien. Eine kleine Stunde später sahen wir dann die Dragoner kommen und wir kehrten in unser Lager zurück, um unsere Pferde zu holen und den Apachen die Weisung zu erteilen, dass sie nach einer Stunde nachkommen sollten. Wir ritten erst schnell und dann, als wir von den 100 Bäumen aus gesehen werden konnten, langsamer, so langsam wie Leute, die nichts zu versäumen haben, weil der Zweck ihres Ritts kein wichtiger ist. Als wir uns dem Gebüsch auf ungefähr 1000 Schritte genähert hatten, sahen wir einige Wachen stehen. Die anderen konnten wir nicht sehen, weil sie im Innern der Einbuchtung lagerten. Wir wurden von diesem Posten bemerkt. Sie meldeten uns, und nun kamen viele der Soldaten hinter dem Gesträuch hervor, um uns zu betrachten. Da wir nur 2 Personen und noch dazu keine Indianer waren, wurde unserem Kommen mit Ruhe entgegengesehen. »Halt!« rief uns der äußerste Posten an. »Woher?« »Daher«, antwortete ich, indem ich nach rückwärts zeigte. »Wohin?« »Dahin.« Dabei deutete ich nach dem Lager. »Was wollt ihr dort?« »Ausruhen?« »Wer seid ihr?« »Das geht euch zunächst nichts an. Es ist das Sache eures Offiziers.« »Oho, ich habe euch auszufragen, und ihr habt mir zu antworten.« »Wenn es uns beliebt, ja. Da es uns aber nicht beliebt, werden wir eben nicht antworten.« »Da schieße ich.« »Versucht es doch. Ehe ihr euren Schießprügel anlegt, seid ihr eine Leiche.« Bei diesen Worten richtete ich den Stutzen auf ihn und fuhr fort. »Wir haben hier nämlich ganz dasselbe Recht wie ihr. Wir können auch fragen, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was wollt ihr hier? Und wer ist der Offizier, der euch befehligt?« »Was? Ihr bedroht einen militärischen Posten mit dem Gewehre?« »Gewiss, ihr seht es doch.« »Da geht's um euer Leben. Wisst ihr das?« »Unsinn. Unsere Kugeln treffen ebenso sicher wie die eurigen. Und nun lasst uns in Ruhe. Wir wollen nach dem Wasser.« Wir bogen um das Gebüsch und ritten nach dem Quell, an welchem das Offizierszelt bereits errichtet war. Der Posten hinderte uns nicht, aber die Soldaten, die meine Antworten gehört hatten, liefen uns voran, um dem Kommandanten zu sagen, wie wir uns verhalten hätten und was für renitente Kerls wir seien. Er stand vor dem Zelte, hörte ihren Bericht und sah uns mit drohend gefalteter Stirn entgegen. Da, als wir ihm nahe genug gekommen waren, erkannte er mich und rief aus: »Good lack, das ist ja der Gräbersucher. Nun, dem sind solche Dummheiten wohl zuzutrauen. Der versteht das nicht. Was weiß der vom Kriegszustande und von den Pflichten, die ein Posten hat, wenn ihm nicht Gehorsam geleistet wird?« Während er das sagte, hatten wir ihn erreicht und stiegen von den Pferden. »Good morning, Sir«, grüßte ich unbefangen. »Erlaubt uns, hier Platz zu nehmen. Wir brauchen Wasser für uns und für die Pferde.« Er lachte laut auf und wendete sich zu seinen Offizieren, welche in sein Gelächter einstimmten. »Seht diesen Mann, Messieurs. Wahrscheinlich kennt ihr ihn noch. Der Kerl ist ein Original und hat Raupen im Kopfe, die ihresgleichen suchen. Natürlich hat er keine Ahnung davon, dass unsere Posten ihn eigentlich niederschießen mussten. Gegen solche Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens. Wollen ihm also sein bisschen Leben schenken. Er hat einen Kameraden gefunden, der sehr wahrscheinlich ganz gleichwertig mit ihm ist. Solche Leute können wir ruhig hier aufnehmen, ohne befürchten zu müssen, dass sie uns schaden.« Und uns das Gesicht wieder zukehrend, sagte er zu uns: »Ja, ihr mögt hier bleiben und so viel Wasser trinken, wie ihr wollt. Ich weiß, dass euch das sehr nötig ist, weil euer Gehirn doch sehr wahrscheinlich aus weiter nichts als Wasser besteht.« Wir gaben unsere Pferde frei und setzten uns neben dem Quell nieder. Ich nahm den ledernen Trinkbecher vom Gürtel, schöpfte bedächtig, trank sehr langsam und antwortete erst dann: »Wasser im Gehirn. Habt ihr nicht auch getrunken, Sir?« »Natürlich, ja. Was wollt ihr damit sagen?« »Dass euch das Wasser auch nötig gewesen ist.« »Und?« »Und dass daraus auf euer Gehirn wohl ebenso zu schließen ist wie auf das unsrige.« »Oh, Thunders, ihr wollt mich beleidigen?« »Nein.« »Aber das war doch eine Beleidigung.« »Wüsste nicht. Ich glaubte nur, gegen euch genauso höflich sein zu müssen wie ihr gegen uns.« »Da hat man es. Der Mann weiß nicht, was er spricht. Er zieht im Lande herum, um alte Gräber aufzumachen und nach verfaulten Knochen zu suchen. Da weiß man ja, dass man auf das, was er sagt, nicht viel oder auch gar nichts zu geben hat.« Um diesen Worten eine Illustration zu geben, tippte er sich mit der Spitze des Zeigefingers an die Stirn und fragte mich dann: »Habt ihr viel solche Gräber gefunden, Sir?« »Kein einziges«, antwortete ich. »Das lässt sich denken. Wer Indianergräber suchen will, der darf nicht nach dem wilden Llano Estacado gehen. Llano Estacado? Fragte ich, scheinbar verblüfft. Ja. Wo liegt denn der? Das wisst ihr nicht? Ich weiß nur, dass das eine sehr traurige Gegend sein soll. O Sancta Simplicitas! So wisst ihr also nicht, wo ihr seid? In der Prärie, an diesem schönen Wasser hier. Und wo wollt ihr von hier aus hin? Dahin. Ich deutete bei diesen Worten nach Osten. Dahin? Da kommt ihr ja in den Estacado. Wie? Was? Ja, in den Estacado, lachte er. Wirklich? Ja, ihr könnt Gott danken, dass ihr uns hier getroffen habt. Ihr habt ja gar keine Ahnung, dass ihr euch hier am Rande der Wüste befindet. Wenn ihr weiterreitet, müsst ihr elend umkommen. Da werden wir umkehren. Ja, das müsst ihr, Sir, sonst fressen euch die Geier. Und wahrscheinlich würden wir im Llano auch auf keine Gräber treffen? Wenigstens nicht auf solche, wie ihr sucht. Ihr wollt ein Gelehrter sein und wisst doch nicht, dass all euer Forschen vergeblich ist. Vergeblich? Warum? Ihr habt doch gesagt, dass ihr alte Reste ausgraben wollt, um zu erfahren, woher die Rothäute stammen. Allerdings. Es können euch also nur alte, uralte Gräber von Nutzen sein. Ja. Und doch reitet ihr in der Prärie und überhaupt im fernen Westen herum, wo es zwar Gräber gibt, die aber neu sind. Brummte ich nachdenklich. Ihr müsst doch danach graben, wo Indianerstämme gewohnt haben, die längst untergegangen sind. Ist das nicht richtig? Eigentlich ja. So macht euch also aus dem Westen fort. Die Gräber, die ihr sucht, liegen nicht westlich, sondern östlich von dem Mississippi. Den guten Rat gebe ich euch. Ihr seht, wie es um eure Gelehrsamkeit steht, wenn euch erst andere die richtigen Wege zeigen müssen. Well, so gehen wir also wieder über den Mississippi hinüber. Das rate ich euch. Dort gibt es auch nicht die vielen Gefahren, denen ihr euch hier so überflüssigerweise auszusetzen habt. Gefahren? Nicht, dass ich wüsste. Was, ihr wisst nichts von Gefahren? Woher soll das unser einer wissen? Die Indianer. Oh, die tun mir nichts. Nichts? Welch ein Leichtsinn oder welch eine Unwissenheit. Ihr scheint nicht zu ahnen, dass gerade jetzt die Comanchen die Beile des Krieges ausgegraben haben. Sie morden alles, rot und weiß. Mich nicht. Warum gerade euch nicht? Weil wir ihnen nichts getan haben. Hört, da ist die Einfalt denn doch zu groß. Diese Roten verschonen keinen Menschen, den sie treffen, keinen einzigen. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Da fuhr er mich zornig an. Es ist so, wie ich sage. Und ihr habt es mir großen Dank zu wissen, dass ich euch warne. Wohin seid ihr denn eigentlich geritten, nachdem ihr da oben unser Lager verlassen hattet? Immer ostwärts. Und dann? Dann an den See, den die Indianer das blaue Wasser nennen. An das blaue Wasser, rief er erstaunt, ja fast erschrocken aus. Gerade dort hat ja eine ganz bedeutende Comanchenschar gelagert. So? Fragte ich, mich ganz ahnungslos stellend. So? Ahmte er meine Stimme nach. Haben sie euch denn nicht gesehen und ertappt? Gesehen? Vielleicht. Ertappt? Nein. Wir haben uns sogar den Spaß gemacht, im See zu schwimmen. Und seid nicht erwischt worden? Nein. Wenn ich mir die Sache richtig überlege, so denke ich, dass wir jetzt nicht hier säßen, wenn wir von ihnen erwischt worden wären. Ende von Abschnitt 20.